In diesem Jahre vervollständigte sich das Weltbild. Die unsichtbaren Väter und die Regierungen und Völker hatten bisher vornehmlich ihr Hauptaugenmerk auf den europäischen Kulturkreis gerichtet. Da trat durch den Krieg gegen China 1894-95 plötzlich Japan als rein völkischer Staat, als Großmacht und mit ihm ganz Ostasien nach langem Abseitsstehen in die Geschichte ein. Das Weltbild war hergestellt. Es war die große Frage, würde in Deutschland, vielleicht auch in Russland, der völkische Gedanke sich durchringen und ein völkisches Deutschland und ein völkisches Russland das völkische Japan finden? Die große Stunde verflog. In Russland und Deutschland setzte sich der völkische Gedanke nicht durch. Deutschland ließ sich 1895 verleiten, den überstaatlichen Mächten, die das plötzliche Auftauchen des völkischen Japans unabhängig von ihrem Einfluss recht peinlich empfanden, willfährig zu sein und Japan zugleich mit dem Judenfreimaurerstaat Frankreich und dem panslawistischen, freimaurerisch beeinflussten Russland zu zwingen, das aufzugeben, was es zur Erhaltung seines Volkslebens für geboten hielt und notwendig war. Diesem ersten Schritt folgten weitere. Russlands Augen wurden immer starrer auf Japan gelenkt, um es von einer Bedrohung der englischen Interessen in der Türkei und Persien abzuziehen und es im fernen Osten kriegerischen Konflikten entgegenzuführen. Die Vereinigten Staaten Nordamerikas unter ihrer freimaurerischen Leitung wurde auf den Plan gerufen. Sie mussten Spanien 1898 die Kolonien nehmen, wozu eine verbrecherische Handlung den Vorwand gab. Die Bruderregierung Nordamerikas ließ im Hafen von Havanna ein eigenes Kriegsschiff sprengen und untergehen und beschuldigte Spanien als Urheber des Verbrechens. Nicht Kubas halber, sondern damit es Herr der Philippinen wurde, um sich dem Japaner in seinem natürlichen Ausdehnungsbedürfnis nach Süden vorzulegen und die politische Einkreisung Japans zu beginnen. Leider ließ sich auch Deutschland verleiten, 1897 nach Kiaochu zu gehen. Es hatte da nichts zu suchen. Es war die Fortsetzung seiner unglücklichen Politik des Jahres 1895 und ein neuer, schwerer politischer Fehler. Es stand in Europa gar nicht fest genug. Die deutsche Regierung hatte das richtige Augenmaß im Raumdenken verloren, wie es heute auch wieder so vielen abgeht. Selbst China, das heißt nur eine verschwindende Schicht des 400 Millionen Volkes, geriet in Bewegung. Freimaurer waren auch dort in Tätigkeit, verlockten die Dynastie zu, nach chinesischem Gesetz, unmöglichen Pakten und hetzten dann das Volk gegen die Dynastie. Siebtens, die Probemobilmachung im Yahweh-Jahre 1906. Die Staaten wurden immer mehr zu einem Arbeitsfeld der unsichtbaren Väter, die ihre Gehilfen enger zusammenschlossen und mehrten. Immer stärkeren Einfluss gewannen Juden, Freimaurer und Jesuiten auf die Kabinette, namentlich drangen sie in die Diplomatie und die auswärtigen Vertretungen der Staaten ein und vertraten dabei statt der Belange ihrer Goyim-Staaten die des jüdischen Volkes und Roms. Unmerklich für die Völker konnten sich so die Verhältnisse in aller Stille immer schärfer für die Verwirklichung der Beschlüsse des Jahres 1889 zuspitzen. Dementsprechend wurde die öffentliche Meinung der Völker suggeriert, Wirtschaft und Kultur immer mehr jüdisch beeinflusst. Die freimaurerische Weltorganisation, die das bewirkte, erhielt noch eine besondere Propagandastelle. In dem Yahweh-Jahre 1900, die Quersumme von 1900 ist die Yahweh-Zahl 10, wurde auf einem erneuten Freimaurerkongress in Paris der Beschluss gefasst, eine freimaurerische Weltgeschäftsstelle als internationales freimaurerisches Büro zu gründen, das im Jahre 1903 Bruder Cartier Latente, der bisherige Großmeister der Großloge Alpina in der Schweiz, übernahm. Die Haltung dieser Großloge Alpina und der freimaurerischen Geschäftsstelle in Neufchâtel waren übereinstimmend. Sie stützten einander. Die neue internationale Geschäftsstelle sollte die Propaganda für die Weltrepublik leiten und dazu sich der Bruderkette der Welt, das heißt der Freimaurerei in allen Staaten, bedienen. Die Schweizer Großloge Alpina sollte dabei der Zutreiber der Freimaurerei sein, welche sich noch abseits zu halten müssen glaubte. Den drängenden Freimaurern Frankreichs, Italiens, Belgiens und jetzt auch der Schweiz war die Zurückhaltung ihrer Brüder namentlich in den beiden anglikanischen Großmächten, die selbst Freimaurerpolitik machten und das nicht den Großlogen als solchen überließen, und in Deutschland, wo die Freimaurerei noch eine gewisse Rücksicht auf das Volk nehmen musste, nicht sympathisch, vielleicht auch nicht recht verständlich. Sie überblickten die Verhältnisse in diesen Staaten nicht so genau und glaubten, dass auch die Freimaurerei in Deutschland Rücksichten auf das Gefühl des Volkes nicht mehr zu nehmen hätte. Sie waren der Ansicht, dass trotz aller innerer Übereinstimmung über die freimaurerischen Ziele und aller Weisungen der unsichtbaren Väter auch ein unvertarntes öffentliches Eintreten für die Erfüllung dieser Aufgaben in allen Ländern von allen freimaurerischen Großmächten geboten sei. Bruder Cartier Latente stand ganz auf dem Boden des Großorients in Frankreich. Er führte zum Beispiel aus, Zitat, »Sie, Freimaurer des französischen Großorients, waren unsere Geschichtsprofessoren, das heißt, die Professoren, die uns lehrten, wie man Geschichte macht. Wir sind nur ihre Schüler im Herbeiführen der Revolution. Wahr ist aber, dass wir gelehrige und ernsthafte Schüler sind, welche sich beeilen, die dem Gehirn Frankreichs entsteigenden großen Ideen zu verwirklichen und dass wir bald zum Ziele kommen möchten.« Zitat Ende.